Also ich war ja überhaupt noch nie in Russland, im Gegensatz zu den anderen. Tian stammt ja von Kamtschatka und Traudl hat in Russland studiert, war in Moskau. Und ich war aber wirklich noch nie in Russland und das war natürlich für mich sehr aufregend, weil Tian hat so beschrieben, was uns auf Kamtschatka erwartet, hat von der Sommerschule erzählt. Aber so eine richtige Vorstellung oder ein inneres Bild hat man natürlich nicht. Und dann sind wir eben zu dritt in München in den Flieger gestiegen. Und das Erste ist natürlich dieser lange, lange Flug, die 9 Stunden allein schon von Moskau nach Petropavlovsk und eben 3 Stunden von München nach Moskau. Und diese Weite, die da unter einem vorbeizieht, wenn man aus dem Fenster schaut, das ist schon beeindruckend, wenn man aus dem kleinen, vollgestopften Deutschland kommt. Und es sind ja schließlich auch 10 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland. Das heißt, die Leute auf Kamtschatka sind uns 10 Stunden voraus. Naja, und natürlich auch von München aus gesehen liegt Kamtschatka wirklich am anderen Ende der Welt. Und wie war die erste Begegnung mit den Leuten dort? Naja, ich meine, nach dem langen Flug ist es natürlich schon so, man fällt da aus dem Flugzeug und ist erstmal ganz schön platt. Aber das Erste ist natürlich immer, wenn man irgendwo ankommt, so die Luft, die Gerüche, es riecht nach Wald, man riecht das Meer, das war toll und die Begrüßung von den Leuten, die schon da waren in Malki. Wir sind dann mit dem Bus angekommen mit unseren Koffern und Taschen. Also das Erste war sehr, sehr freundlich und herzlich, obwohl jetzt ja Traudl und mich noch niemand dort kannte. Und das war eigentlich schon mal so im ersten Kontakt sehr angenehm.